Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit Familienangelegenheiten, musikalischen Familienangelegenheiten natürlich. Konzertmitschnitte von der britischen Band Family gibt's heute Nacht. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war die Band Family Life Ende 1971, vermutlich im Londoner Rainbow Theatre. Spanish Tide heißt die Nummer, ein Track von ihrem fünften Album Fearless, das im Herbst erschienen war. Im Oktober 71 kam die Platte immerhin auf Platz 10 der britischen LP-Charts. Die Live-Version von Spanish Tide erschien erst im vergangenen Jahr. Eine erneute CD-Wiederveröffentlichung der Family-Alben brachte nicht nur ein paar unveröffentlichte Bonustracks pro Platte. In Roger Chapmans Heim fanden sich auch Bänder, aus denen eine komplette Live-CD zusammengestellt werden konnte. Die meisten Songs dieser Live-Platte kommen von dem schon erwähnten Rainbow-Konzert in London Ende 1971. Mystic Records heißt das Label, das die Family-Platten neu herausgebracht hat, ganz legal, in Zusammenarbeit mit dem Family-Sänger und Co-Komponisten fast aller Nummern, Roger Chapman. 7 LPs waren von Family zwischen 1968 und 1973 erschienen, wunderbare Studioplatten, die aber die unglaubliche Energie der Band auf der Bühne kaum dokumentierten. Nur auf Album Nummer 4, Anyway, waren Live-Aufnahmen zu hören, immerhin die ganze erste LP-Seite lang. Erst 1991 erschien ein Konzertmitschnitt der BBC auf CD und eben im vergangenen Jahr die CD von Mystic Records. Family Live heißt sie schlicht. Endlich also genug Material, um im Soundcheck vom Deutschlandfunk an die geniale Liveband Family zu erinnern. I love us, the cool. This is Darren Dean and Tom. Weaver's Answer von Family, vielleicht das Erkennungsstück der Band. Im Original erstmals auf Album Nummer 2 veröffentlicht, Family Entertainment hieß das Album, Anfang 1969 war das. Im Sommer 1970 wurde eine neue Version des Tracks auf einer 3-Track-EP veröffentlicht und kam auf Platz 11 der Charts. Die Nummer blieb lange im Live-Repertoire der Band. Erfreulicherweise sind mehrere Versionen davon auch überliefert, alle hörenswert, nicht zuletzt, weil Family immer Sinn für improvisatorischen Freiraum hatten. Das war gerade also die erste Live-Version von Weaver's Answer in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Sie erschien als Bonustrack auf der letzten CD-Wiederveröffentlichung des Family-Albums Bandstand. Leider ist sie nicht datiert, ich tippe aufs Jahr 1970 oder 71. Mit dabei auf jeden Fall der Multi-Instrumentalist John Polly Palmer an Querflöte, E-Piano und Vibraphon und der Bassist und Geiger John Weeder. There's a song called Willow Street. Thank you. Here's a song that's a new single, Take Your Tongue. That's in there, it's our manager. Does it look like it? Shane's, King's Road Surf. Grooving around. Okay, baby. This is called Strange Band. Band Family Life in der Fairfield Hall von Croydon im Süden Londons Mitte 1970. Eine der Stärken der Band war, dass in den 6 verschiedenen Besetzungen immer 1 oder 2 Multi-Instrumentalisten waren. Anfangs Rick Gretsch, Bass und Geige, später John Weeder, Gitarre, Bass und Geige oder Polly Palmer. Polly Palmer war ursprünglich Drummer, brillierte bei Family aber als Vibraphonist, Pianist und Flötist. Palmer war bei dem ersten Song gerade am Piano zu hören, Gitarrist Charlie Whitney hatte sich den Bass umgeschnallt und John Weeder spielte Geige. 2 Songs aus der Fairfield Hall anno 1970 waren zu hören, los ging's mit Willow Tree und danach ein Song, der damals gerade als A-Seite einer 3-Track-EP veröffentlicht worden war, Strange Band. Die beiden Live-Tracks erschienen mit 2 weiteren Ausschnitten des Croydoner Konzerts im November 1970 auf dem Family-Album Nummer 4 Anyway. Wie weit sich der musikalische Wind seither gedreht hat, zeigt sich zum Beispiel daran, dass Longplayer mit solcher Musik überhaupt in die Charts gelangten. In England kam Anyway 1970 auf Platz 11 der LP-Charts. bleibt noch zu erwähnen, dass das Aufnahmeequipment für den Croydon-Gig erst eintraf, als die Fans schon in die Halle strömten. Zeit für einen Soundcheck oder einen Probelauf eines Songs gab es also nicht. Mangelnde Proben hin und her, der Musik scheint das nicht geschadet zu haben. You left me all your young life's meaning. praying as you do. I see the betrayal that's in you. Young girl in your spot, that's in you. Liveaufnahmen der britischen Band Family gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Family-Besetzung Nummer 5 mit dem späteren King Crimson-Bassisten und Sänger John Wetton. Wetton war ein weiterer Multi-Instrumentalist in der Familie. Bei Live-Auftritten der Band spielte er damals auf einer Doppelhalsgitarre, oben die 4 Bassseiten und unten die 6-seitige Gitarre. Mithin glänzten auf der Bühne also 2 Doppelgitarren. Family-Gitarrist Charlie Whitney spielte ja schon lange eine mit 6 und 12 Saiten. 2 Songs waren gerade zu hören, mitgeschnitten 1971. Erschienen sind diese Versionen aber erst letztes Jahr auf dem Album Family Live, veröffentlicht von Mystic Records. Drowned in Wine und Children hießen die beiden Songs. Wir bleiben im Jahr 1971. Im Sommer 1971 hatte John Weider Family verlassen, John Wetton war hinzugekommen. Die erste gemeinsame Produktion war die Single In My Own Time. Alles andere als 0815 Hitparadenfutter. In My Own Time wurde zum größten Single-Erfolg der Band. Sie kam auf Platz 4 der englischen Single-Charts. We'll be right back. Bad news. Yeah. goes at the top, tree goes at the bottom, heart in the heart. Single der Band wird es gleich geben. Das waren aber erstmal zweimal Family Life 1971. Zuerst die damals aktuelle Single In My Own Time und danach Good News, Bad News. Ein Song, den es in keiner Studioversion gibt. Auch die Originalversion vom Family Album Anyway ist ja live. Die Band hatte Good News, Bad News erstmals 1970 im Programm. Zumindest Ende 1971 spielte sie ihn immer noch, ohne etwas vom Feuer der frühen Version verloren zu haben. In My Own Time kommt von einem Live-Album mit BBC-Mitschnitten, das erstmals 1991 offiziell erschienen ist. Die neue Version von Good News, Bad News erschien vergangenes Jahr auf dem schon erwähnten Family Live-Album von Mystic Records. Hier ist, wie gesagt, der zweite Family Hit live, auch diesmal wieder von der BBC. Thank you. rest. Destination furnace. Not all my cards in one shoe. Band Family geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Auf Platz 13 der englischen Charts schafft es die Studioversion dieser Nummer Burlesque im September 1972. Burlesque ist der Name eines Clubs in Leicester, der Heimatstadt der Band Family. Aber die Geschichte von Erlebnissen spät nachts oder früh morgens sind wohl nicht ortsgebunden. Die Live-Version wurde mitgeschnitten von der Londoner BBC im Januar 1973. John Wetton und Polly Palmer spielten damals nicht mehr bei Family, stattdessen brachten Tony Ashton und Jim Cregan ihre Talente ein. Family-Besetzung Nummer 6 war das. Sie existierte noch bis zum Oktober 1973, dann löste sich die Band auf. Abgesehen von den 4 Live-Songs vom Anyway-Album waren ja lange keine Live-Mitschnitte der Band erhältlich. Erst 1991 veröffentlichte ein englisches Label in Zusammenarbeit mit der BBC den Mitschnitt vom Januar 1973 und nochmal mehr als 10 Jahre vergingen, bis im Zuge der Wiederveröffentlichung der Family-Platten Live-Bonus-Tracks und ein anderes, komplettes Live-Album von Family erschien. Bis zu den Nachrichten um 2 Uhr hier im Deutschlandfunk noch einmal Family Live bei der BBC, vermutlich 1971. Polly Palmer hatte seinen ersten monophonen Synthesizer dabei, zum zweiten Mal in dieser Family Revue im Soundcheck, also Weaver's Answer. Up to the street. raindrops that sparkle like gems. Look at the world as a picture seen through the eye of a lens. At colors and hues of the rainbow, suddenly everything blends. Forests incredibly glowing, greens and mystical lights. Grace on the mountains are standing, cloud tops are shimmering white. A petticoat pastels of flowers, suddenly everything's right. A- und B-Seite der allerersten Family-Single aus dem Jahr 1967. Und das war gerade die A-Seite, ein Song, der Seen Through the Eyes of a Lens heißt. Produziert wurde die Single von Jimmy Miller, der auch schon an Traffic und Spencer Davis Group Platten beteiligt war. Thank you. Side of the hill. And you know full well that you've been looking to see. Until your head stops and your body is still, still. You're gonna be looking into you. Ah, there ain't no crying at the top of the hill. And you know full well that you'll be looking this year. Still, still, until your head stops and your body is still. Here or Never. That was Top of the Hill from the latest album, Bandstand. Family have a new single, which is an acoustic composition. It goes like this, called My Friend the Sun. Coming from the cold, your shoes they need mending, your clothes they look old. Won't you pick up your pieces? It's never too late, though it's never early to make a mistake. As soon as you wake, although there's been rain, well, it's coming again. Change us to be here, obviously. Oh, my friend the sun, he looks well on the run. He's there in the distance, if you care to see. Well, I know you've been waiting, come out from your shell. There'll come a time when you'll remember it well. Then you think of the good times, chances you've had, chances you've made, and what you learned from the bad. It's never so sad, although there's been rain, here it's coming again. Change us to be here, obviously. Oh, my friend the sun, he looks well on the run. He's there in the distance, if you care to see. Changes worth putting you out. But on the question of whether you heard a lie, answer yourself, looking straight in his eyes. Don't you realize, although there's been rain, it's coming again. It's coming again. Change us to be again, obviously. It looks well on the run. He's there in the distance, if you care to see. Beautiful melody there. That's the new single from Family, which I hope you'll buy in vast quantities. They hope so too. It's called My Friend the Sun. This next one is a sort of mini momentous occasion in the program, because it's the first time that anybody anywhere will have heard this next composition. It's a brand new one, and this is the first time they're going to play it in public. It's called Buffet or Buffet Tea. Tea for two, care welfare's for you. Climb aboard and slam the door, we're through. On the train and then look back once again, for I know what heaven and we're moving to a new life, a new city. Leaving you, my pretty, not so hard as not leaving there at all. Knowing you for so long, habit just seemed wrong. Time to do when I'm waiting there for over. Think of her a while, but I offer no denial. I'm excited like a side of style, I'm thrilling. Let's sit by the two, evening dinner too. Steady job, good prospects too if I'm willing. In a new life, a new city, leaving you my pretty. It's not so hard, it's not even there at all. Been knowing you for so long, habit just seem wrong. Lots for me and it's waiting there for all. Putting on his coat, we're snowing. Planters, here I come. Raced them all and run. I'm on the platform and I run and I'm running. Oh, I'm running to new life, a new city. Even you, my pretty, it's not so hard as not leaving there at all. I've been knowing you for so long, habit just seemed wrong. There for me and it's waiting there for all. Moderation hat in der letzten Viertelstunde zwar ein Kollege von der Londoner BBC übernommen, aber Sie hören nicht ein Programm der BBC, sondern den Deutschlandfunk mit einer Soundcheck-Folge über die Live-Abenteuer der Band Family. Die englische Band Family war das also, im Januar 1973, aufgenommen und präsentiert von der BBC. Im Herbst 1972 war ihr sechstes Album Bandstand erschienen. Kurz danach verließen John Wetton und Polly Palmer die Band. Der Keyboarder und Sänger Tony Ashton kam hinzu und der Gitarrist, Bassist und Sänger Jim Cregan. Als sie im Januar 1973 bei der BBC auftraten, hatten sie in alter Family-Tradition auch einen neuen Song im Programm, den die Fans noch nicht von Platte kannten. Buffet Tea, die Nummer war gerade zuletzt zu hören. Los ging's mit Top of the Hill und danach gab's die wunderbare Ballade My Friend the Sun. Die BBC-Aufnahmen vom Januar 1973 erschienen 1991 in aufpolierter Form bei Windsong Records, 1997 dann nochmal bei Strange Fruit Records. Leider ist das Aufpolieren nicht nur ein Verbessern der Tonqualität gewesen. Irgendjemand kam nämlich auf die glorreiche Idee, zwischen den Titeln einen kurzen Loop mit dem sich ständig wiederholenden gleichen Pfeifen und Johlen zu unterlegen. Erst nach den ersten Takten der Songs wird das Ding dann ausgeblendet. So als ob die Originalatmosphäre des Gigs nicht ausgereicht hätte. Deshalb hier noch ein Ausschnitt aus den Originalbändern der BBC Family im Januar 1973. This is another of my favorites from Bandstand. It's called Ready to Go. knapp zwei Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk mit lauter Live-Aufnahmen der Band Family gehen so langsam zu Ende. Das war die sechste und letzte Besetzung von Family im Januar 1973 bei der Londoner BBC. Ready to go heißt die Nummer. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch einmal der Song Weaver's Answer, diesmal in einer Version aus einer Videoedition einer Beat Club-Sendung von Radio Bremen Mitte 1970. Zum vierten Mal ist der Song in dieser Nacht zu hören, Zeit zu sagen, worum es im Text geht. Ein alter Mann wendet sich am Ende seines Lebens an den Weaver of Life. Damit ist der oder diejenige gemeint, die den Teppich des Lebens knüpft. Er bittet darum, das Muster seines vergangenen Lebens auf diesem Teppich zu sehen. Nur einen Augenblick lang auf den Webstuhl zu schauen, die Blüte seiner Kindheit, die Tränen der Jugend zu erkennen oder die besondere Aura, als er um die Hand seiner zukünftigen Frau anhielt. Der alte Mann fragt den Weber oder die Weberin, ob all die Freude, die Geburt der Kinder und deren Kinder mit in das Muster eingeflossen sind und ob beim Tod seiner Frau eine große schwarze Stelle zu sehen ist. In seinen letzten Jahren kann der alte Mann seine Enkel noch auf den Knien wiegen, er hört und spürt sie, aber er ist erblindet. Aber warte, ich glaube, da in der Ferne kann ich deinen Webstock sehen. Könnte es sein, dass du mir nach all den Gebeten geantwortet hast? Nach all den Tagen des Nachdenkens erkenne ich den Grund, weshalb du damit bis zum Tag meines Todes gewartet hast. Weaver of Life, endlich kann ich sehen, das Muster meines vergangenen Lebens. Weaver of Life, let me look and see the pattern of my life gone by, shown on your tapestry. Is it there in detail? Is it bad of you? Do the sparks of light go back?